Erster, die Menschen in Jerusalem machten Ahasjahu zum König. Er war der jüngste Sohn. Eine Gruppe von Arabern hatte seine älteren Brüder getötet. So wurde Ahasjahu König von Juda. Zweiter, Ahasjahu war 22 Jahre alt. Er war ein Jahr lang König in Jerusalem. Seine Mutter hieß Athalia. Sie war die Enkelin von Omri. Dritter, er lebte wie die Familie von Ahab. Seine Mutter gab ihm schlechte Ratschläge. Er tat deshalb böse Dinge. Vierter, er tat Dinge, die Gott nicht gefielen. Die Familie von Ahab gab ihm Tipps. Das war sehr schlecht für ihn. Fünfter, er hörte auf ihren Rat. Er zog mit Joram in den Krieg nach Ramoth. Sie kämpften gegen König Hazael. Die Soldaten aus Aram verletzten Joram. Sechster, Joram ging nach Jezreel. Er wollte dort seine Wunden heilen. Er war in Rama verletzt worden. Ahasjahu besuchte Joram in Jezreel. Siebter, Gott wollte den Tod von Ahasjahu. Ahasjahu ging zu Joram. Dort traf er Jehu. Gott hatte Jehu für eine Aufgabe gewählt. Jehu sollte die Familie von Ahab vernichten. Achter, Jehu bestrafte die Familie von Ahab. Er traf die Anführer von Juda. Er tötete auch die Verwandten von Ahasjahu. Neunter, Jehu suchte Ahasjahu. Seine Männer fanden ihn in Samaria. Sie brachten ihn zu Jehu und töteten ihn. Sie begruben ihn, weil er der Enkel von Josaphat war. Niemand aus der Familie konnte nun König werden. Zehnter, Athalia war die Mutter von Ahasjahu. Sie hörte von seinem Tod. Dann tötete sie die ganze Familie des Königs von Juda. Elfter, Joseba war die Tochter von König Joram. Sie nahm das Kind Jos heimlich weg. Sie versteckte ihn und seine Amme in einem Zimmer. Joseba war die Schwester von Ahasjahu und Frau von Jojada. Athalia konnte das Kind nicht töten. Zwölfter, Jos blieb 6 Jahre lang im Tempel Gottes. Er war dort versteckt. Athalia war in dieser Zeit die Königin im Land.